Vielen Dank. Dann haben wir noch ein Märchen für unsere jüngeren Zuhörer. Das können sich aber auch ruhig Erwachsene anhören. Das heißt, Pinocchio sitzt im Knast.